Rosa-Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute machen wir eine schöne, gemütliche Sommermische für euch. Es wird ein bisschen poppig, das ist etwas ungewöhnlich für uns, aber definitiv sind auch ein paar härtere Banger am Start. Los geht's mit so einer kleinen hausigen Einchill-Session. Die habe ich für euch vorbereitet. Da gibt's zum Beispiel Somebody aus, ja, jetzt neu 2024 geremixed, Fischer, Chris Lake, Kimbra und Sante. Und dann habe ich Learning My Lesson für euch und Parallel Voices mit Running. Am Mikrofon ist der Florian. Servus.

Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Schön eingegroovt am Anfang mit einem ganz kleinen bisschen was Hausigem, was Launchigem. Adam Port, Thrive, keine Musik, war das jetzt zum Beispiel mit Move für euch. Jetzt gibt's eine kleine Drum-and-Bass-Runde für euch mit Jump Summit und Subfocus starten wir rein. Julia Church ist auch noch mit dabei mit Go Back. Danach gibt's Rudimental für euch mit Dancing is Healing, Be Complex, Beautiful Lies und dann nochmal Subfocus, Alex Clare und Endorphins im Mix für euch. Viel Spaß bei dieser kleinen Drum and Bass Session im Clubding. I knew it from the start. You leave me in the stars. Like heaven in the dark. I'm a dreamer. Take me deeper. Tell me it's more than a memory. Cause deep in my heart you belong to me. Give you a part of my soul to keep forever. Forever. When I hear that sound and the lights go down, I wanna go back, I wanna go back. When the silence fades and I fall like rain, I wanna go back, I wanna go back. When I hear that sound and the lights go down, I wanna go back, I wanna go back. When the silence fades and I fall like rain, I wanna go back. In your eyes, feel our worlds realign. I'm a dreamer, take me deeper. Tell me it's more than a memory. It's deep in my heart, you belong to me. Give you a part of my soul to keep forever, forever. When I hear that sound and the lights go down, I wanna go back, I wanna go back. Silence. mind if you cry on my shoulder. Remember, remember the things that I told you. Darling, don't you cry, you're gonna be alright. Leave it all behind. Take it off your mind. I know you're fed to fight, but things are looking brighter. Let it go tonight. I know you need it, dancing is healing. Love is the answer. Dancing is healing. Dancing is here, love is the answer. Dancing is here, love is the answer. Yeah, yeah, yeah. When you need space, when you need time, when it gets heavy on your mind, when you lose faith, put your hand in mine, when it gets heavy. Dancing is here, love is the the things that I told you. Darling, don't you cry, you're gonna be alright. Leave it all behind. Take it off your mind. I know you've had to fight, but things are looking brighter. Let it go tonight. I know you need it. Dancing is healing. Love is the answer. Dancing is healing. Love is the answer. Yeah, yeah, yeah. Dancing is here, love is the answer. Dancing is here, love is the answer. Yeah, yeah, yeah. When you need space, when you need time, when it gets heavy on your mind, when you lose faith, put your hand in mine, when it gets heavy. Dancing is here, love is the answer. Unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Oh. Never give up, I never give up. It's never enough, it's never enough. You're not the one, scared that the sun won't shine on me. I've been holding on for some kind of miracle. I'll be right there if you ever hold. Holding on for some kind of miracle. Das war eine Runde Drum and Bass. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Keine Sendung ohne Zerg. Können wir so machen, oder? Hätte ich jetzt für euch mit Addicted noch auflegen. Danach gibt's Echo. Ist eine super geile Nummer. Hab Out of My Head. Absoluter Partybanger im Moment auf dem Dancefloors mit Topic. Und Afro Jack mit 10 Feet Tall. Gleich für euch im Club-Ding-Mix. Show me how your body feels on mine. I wanna be your Club-Ding. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. I'm wide awake, my mind is chasing your face. Ain't gonna stop myself from making the same mistake. You don't know what you got until it's too late. Too late to say that this feeling I'm hiding so deep inside. This heartache I'm trying so hard to fight. So baby, feel creeping, just tell me lies. Oh my love, could I, can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. Can't get you out my head. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. something from the dust. Been trying so hard not to let it show. Jack und Brabel mit 10 Feet Tall. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Wir machen es jetzt mal ein bisschen poppig und dancig gerade im Moment. Spectrum mit Same Name habe ich gleich für euch im XD Remix. Außerdem geht's Armand von Helden, I Want Your Soul, der Fuchs von Ilvis, ja, wie er wohl macht. Und das hier ist ein Remix von Escape und Piano Remake. Das Clubding, die Sounds of the Underground für euch hier. My name.

Club Ding. DJ Mix. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that horse? What does the frog say? Thank you. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, elle en réalité, moi Lolita. Moi je m'appelle Lolita. Collégienne au bas, plus de méthylène. Moi je m'appelle Lolita. Coulé, rusé, pas ni coton, ni laine. Mit Moi Lolita. Das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix ist für euch am Start. Und wir haben ein paar ganz schön geile Banger gleich für euch aufliegen. Tin Licker und Sleepwalker. Klassiker von Energy 55 im Remix von Deadmau5, Café Del Mar. Und dann Roger Sanchez, Another Chance, aber natürlich im Oliver Heldens Remix für euch. Das Clubding, die Sounds of the Underground geht heute ein bisschen poppig ab in the Mix. unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Thank you. Club-Ding. Club-Ding. Live Mix. Montag ab 22 Uhr. Thank you. ocean, there's a wrong and a right. Near a tree by a river, there's a hole in the ground where an old man, a baron, goes around and around. And his mind is a beacon in the veil of the night. For a strange kind of fashion, there's a wrong and a right. He'll never ever fight over you. Jeden Montag ab 22 Uhr. In the mix. Unser Ding. Club Ding. Club Ding.

Ihr hört das Clipping, die Sounds of the Underground in the Mix. Giant und Makiba war das für euch. Max und Johann im Bongo-Remix vorne dran. Die Dance Nation mit Sunshine dabei. Tiesto und Drifting. My Universe im David Guetta-Remix und The Riddle. Das waren die letzten 20 Minuten bei uns in the Mix. Jetzt gibt's für euch noch einen drauf. Und zwar PPK und Resurrection für euch jetzt. Und danach Anything geht's ein bisschen deeper. Und wir haben Charlotte de Witte zum Abschluss mit Age of Love. Am Mikrofon ist der Florian. Ich wünsche euch einen geilen Clubding-Abend. Unser Ding. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Montag ab 22 Uhr. I'm sorry, disguise, I'll hide. Bright lights, the sun, the flight. Your heart beats fast, despite the truth that love is blind. Just wanna dance with me. Dance with me. Dance with me, move your body, dance with me, come on, body, dance with me, come on, body, dance with me, move your body, your life's a beat.